How y'all feel out there? Oh, yeah. All right. Check this out. Then it goes a little something like this. Hip-Hop. Yo, es heißt, du kommst aus New York City, doch niemand weiß genau. Und mittlerweile denken Leute, du hängst nur mit Kiddies. Ich traf dich mit 11 Jahren, man musste nicht mal Geld haben. Von da an stand fest, dass He-Man nicht mehr mein Held war. Du kamst von den Blockpartys aus der Bronx und aus Harlem. Ich war ein Wesel und verstand dich voll und ganz nah. Aber Leute meinten, du seist zu politisch radikal. Und meine Musiklehrerin behandelte mich wie ein Taliban. Ich zog mich an wie du und hob die Faust, sah mir deine ganzen Filme an und flog im Traum. Du warst ein OG über Nacht. Ice-T, White-T's, Q-Pac, Easy, P.E., Spike Lee, Too Short, Run-DMC, Bloods und Crips, Boys in the Hood. Ich wollte auch zu den Boys in den Club. Ich ahmte dich nach, verstand oft nicht, was du mir sagst. Und du zeigtest mir Malcolm X und Abu Jamal, Lumumba, Guevara, Fidel, meintest Wissen ist Macht. Du warst mein Politiklehrer, hast mein Wissen entfacht. Nun leben wir Seite an Seite und sehen uns alt werden. Doch du zeigtest mir auch, dass nur böse Menschen alt sterben. Big L, Big Proof, Big Pun, Biggie Smalls, Tupac, ODB, Gaddafi, ihr seid hier die Gods. Jam Master, Freakita, Easy Aliyah, Lefta, rest in peace, heb die Arme und see ya, komm. Du hast mir meine besten Freunde vorgestellt, meine größten Feinde, mir gezeigt, wie Frauen sich benehmen, wenn man draußen ist mit deiner Scheibe, mir den Weg gezeigt. Ich hab niemals an dir gezweifelt, doch dank dir ist die jetzt weg, Bro. Ich war kurz davor, auf dich zu scheißen, kurz bevor ich dich begreife, zeigst du mir einen neuen Weg. Ich folgte blind den Rhymes, kann dir verdanken, wo ich heute stehe. Freunde gehen, deshalb tun mir meine Träume weh, denn wo sie früher standen, kann ich heute den Teufel sehen. Durch dich hatte ich Beef und Sorgen, und es gibt Leute, die bereit sind wegen Beef zu morden. Ich frag mich, wann es dir so weit ist, wann der erste Rapper durchdreht, austickt und ein anderer dann Blei frisst. NY 2006, ich war bei dir zu Hause, wollte dich besuchen, hab dich gesucht, doch nicht gefunden. Sie sagten, du bist weg, verschwunden, auf Cracken, auf Drogen, hinter Kohle her und stifte Streit jetzt an Schulen. Doch du bist nur so, wie man dich sieht, für mich ein guter Freund. Ich lass nicht mehr mein Leben von dir bestimmen, wir sind cool, doch heut nicht mehr bereit, für dich durchs Feuer zu gehen. Ich hab Familie, die ich liebe, mehr als dich und doch mehr als jeden. Ihr seid mir alle egal, ich kann rappen, wie ich will. Im Herzen wisst ihr alle, ich bin King, ich kann jeden killen. Für mich braucht Rap kein Marketing-Move, denn wenn ich rap, ist es mein Herz, das diese Platte hier schuf, ihr Ficker.